Pyramiden sind des Volkes Brot. Wir tanzen im Takt, den andere schlagen. Das Volk geblendet von unnötigen Fragen. Ein Volk ahnungslos und verblödet, wie ein Schaf, das seine Metzger betet. Sie scheinen gebildet und gut erzogen, doch wurden sie über die ganze Zeit belogen. Schuld, Migration, jetzt Märte verarschen die Nation. Ahnungslos schreit sie ganz laut, sie hetzen statt uns zu vertrauen. Leben in Demut, leben in Schuld. Sie sagen nie, wem das wirklich nutzt. Ein Volk ahnungslos und verblödet, wie ein Schaf, das seine Metzger betet. Sie scheinen gebildet und gut erzogen, doch wurden sie über die ganze Zeit belogen. Schaff, dass seine Metzger betet. Sie scheinen gewählt.